Schimanskis Mörderhammer und liegt oft auf dem Straßenrand. Der Gatte ist ein Mensch, vergreift sich nur am Wie kann das sein, um diese Zeit? Moment, ich komm gleich. Das kann doch unmöglich schon der Briefträger sein. Ja, Moment, ich bin gleich fertig. Lady, machen Sie die Tür auf. Hier spricht die Polizei. Die Polizei? Oh Gott, was will denn die Polizei so früh von mir? Ich komme! Schmanz. Wie bitte? Schmanz, hier ist mein Ausweis. Darf ich reinkommen? Aber was soll denn das? Ich muss eigentlich bügeln. Das hat Zeit, Lady. Erst muss ich mit Margot sprechen. Margot? Ja, aber das bin doch ich selbst. Genau, Lady. Sie selbst, höchstpersönlich. Sagen Sie mal, woher wissen Sie eigentlich, wie ich heiße? Es steht draußen auf der Türklingel. Ach ja, richtig, die Türklingel. Die hätte ich beinahe vergessen. Wollen Sie nicht ablegen? Danke, ich bleibe lieber angezogen. Wollen Sie denn nicht wenigstens Platz nehmen? Nein, danke, ich stehe lieber. Ich sitze sowieso den ganzen Tag nur rum. Daheim und auf der Wache. Aber sagten Sie nicht, Sie seien Polizist? Ja, Sie begreifen schnell, Lady. Aber Sie wissen wenig. Das Berufsbild des Kriminalbeamten hat sich in den letzten Jahren gründlich verändert. Heutzutage besteht unsere Arbeit zu 98% aus Rumsitzen. Das ist kein schmutziger Job mehr wie früher. Sowas wie Hic et Nunc kommt alle Jubeljahre mal vor. Hic et Nunc. Erraten, Lady, die Arbeit vor Ort. Recherchieren, investigieren, inhaftieren. Möchten Sie vielleicht einen Drink? Einen Drink? Im Dienst? Sie haben nicht zufällig einen St. Margaretiner im Haus? Einen St. Margaretiner? Nein, leider nicht. Aber wie wäre es mit einem Gläschen Küstennebel? Im Küstennebel ist Anis und Anis mag ich ums Verrecken nicht. Dann doch lieber einen Wattenlöper. Mit Wattenlöper können Sie meinen Mann jagen. Der kommt uns heute nicht ins Haus. Und einen Mümmelmann? Der Mümmelmann ist mir gestern Abend ausgegangen. Aber wenn es ein Körnchen sein dürfte? Fürst Bismarck. Oldesloher, Jubiläumsbrand. Oldesloher. Oldesloher macht blind und impotent. Glauben Sie mir, Lady, ich weiß, wovon ich rede. Ich glaube Ihnen aufs Wort, Herr Kommissar, aber wenn ich Sie mir so ansehe... Nun? Nun, Lady, doch scheinen Sie mir auch nicht gerade, sagen wir, unansehnlich. Wo habe ich denn nur die verdammte... Ah, da ist ja das gute Stück. Donnerwetter, Sie sind ja auch durchaus ein heißes Gerät. Wissen Sie, als ich Ihren Namen draußen an der Tür las, hatte ich eher so eine alte Schachtel erwartet. Und nun dies. Also ich hätte jetzt am liebsten einen Schlüpferstürmer. Ich würde ihn eher zu einem Gläschen altfränkische Pflaume raten. Ein Longdrink. Ein Longdrink wäre jetzt genau das Richtige. Ein Longdrink auf Cassis-Basis mit einem Schuss Angostura. Ach ja. Kommen wir zur Sache, Gnädigste. Kennen Sie einen gewissen Reimer Trulsen? Natürlich. Reimer Trulsen ist mein Mann. Daher der Name an der Klingel. A la bonheur, Lady. Nicht schlecht gekontert. Wer ist das? Ich weiß nicht. Vielleicht der Briefträger? Oder der Gasableser? Das werden wir ja gleich sehen. Sie bleiben hier. Ich werde öffnen. Und Sie sagen nur etwas, wenn ich Sie dazu auffordere. Hallo, Herr Trulsen. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist von Schimmelreiter, Hauke von Schimmelreiter. Ich vertrete die Firma Thermoflex, das führende Unternehmen auf dem Gebiet therapeutischer Stützsegmente, medizinischer Bandagen sowie Wärme- und Rheumasegmente. Reden Sie keinen Blechmann. Kommen Sie rein und ziehen Sie die Tür hinter sich zu. Jetzt an die Wand. Stützen Sie sich mit den Händen ab und spreizen Sie die Beine. Okay. Jetzt drehen Sie sich langsam um und gehen darüber. Gut so. Was ist in dem Koffer? In diesem Koffer, verehrter Herr Trulsen, befindet sich eine Auswahl der Kollektion unseres Hauses, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Als wichtigstes vielleicht unsere neu entwickelte anatomische Zervikalstütze Cervidyn. Halt! Lassen Sie mich das machen. Oh, Das ist ja wahnsinnig interessant. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie ohne meine Erlaubnis... Oh, Verzeihung, aber schauen Sie doch, nur eine Cassella-Patellar-Sehnenbandage. Richtig, ne Frau. Empfehlenswert bei Chondropathia Patelle, Femoro, Pastellare Arthrose und leichterer Quadriceps Parese. Und die Kontraindikation? Postthrombotisches Syndrom. In solchen Fällen darf die Bandage nur im Zusammenhang mit maßangefertigten Kompressionsstrümpfen getragen werden. Sie haben einen schönen Beruf, Mann. Sie helfen den Menschen. Naja, man tut, was man kann. Natürlich ist es nicht der reine Altruismus, der uns vorantreibt. Wir machen auch unseren Schnitt. Und nicht zu knapp. Was fehlt Ihnen denn so? Der Abzugsfinger. Hier, sehen Sie sich das an. Jesus Christus. Die Streck- und Beugesehnen sind ja fast hin. Aber da habe ich was für Sie. Hier, sehen Sie, die Fingerquengelschiene. Das ist genau das Richtige, eine Fingerquengelschiene. Meinen Sie wirklich? Aber natürlich, hier. Erstens, die dynamische Schienung ermöglicht eine weitgehende Entlastung der strapazierten Streck- und Beugesehnen. Zweitens, ein steuerbarer Spielraum zur Bewegungsübung der Antagonisten hilft Sehnenadhäsionen verhindern. Und Sie meinen, ich könnte dann bald wieder schmerzfrei ballern? Ohne Frage, was das Zeug hält. Okay, dann her mit so einem Ding. Rechts- oder Linkshänder? Rechts. Und jetzt verschwinden Sie. Gut, gut. Sie können mir den Krankenschein ja nachreichen. Und vergessen Sie Ihren Musterkoffer nicht. Gut. Diesmal sind Sie der Sieger. Aber ich werde wiederkommen. Und dann gnade Ihnen Gott. Ein rauer Bursche. Wo ist denn nur mein verdammter Notizblock? Ah. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 8:30 und 9? Oder muss ich präziser fragen? Zwischen 8:30 und 9? Lassen Sie mich nachdenken. Oder wissen Sie auf Anhieb, wo Sie gestern Abend zwischen 8:30 und 9 waren? Zwischen 8:30 und 9? Lassen Sie mich nachdenken. Zwischen 8:30 und 9 gestern. Da werde ich im Kino gewesen sein. Ja, im Kino. Und welchen Film haben Sie gesehen? Nun, es war einer jener kleinen dreckigen Produktionen des niederen Genres, die man nur zu schnell vergessen möchte. Ich weiß nicht mehr den Titel, aber es handelte sich um einen Beinamputierten und eine lesbische Araberstute, die sich auf Sylt... Oh nein, ersparen Sie mir die Details. Besonders da, wo der nimmersatte Deichgraf Hein unter Dilemma fährt und... Ja, den Film kenne ich. Ich habe ihn aber vorgestern Abend gesehen. Gestern habe ich meine Kleine zum Kindergarten gebracht. Ja, Sie verstehen, wieder eine dieser elendlangen Nachtsitzungen. Ich glaube, sie kam erst kurz vor Mitternacht nach Hause. Haben Sie dafür Zeugen? Zeugen? Natürlich, Tanja wird es bezeugen können. Sie schläft noch oben, aber ich kann sie erwecken. Gut, holen Sie sie her, aber ein bisschen plötzlich. Es ist wichtig. Eine Fingerquengelschiene. Und ich werde wieder schießen können wie früher. Ich werde wieder genauso schnell sein. Fastfinger haben sie mich genannt. So, du willst mich also herausfordern. Tu das lieber nicht, Mann. Du hast es mit Fastfinger zu tun. Gut, ich habe dich gewarnt. Also, zieh! Bang, bang, bang, bang, bang, bang! Herr Kommissar, doch nicht vor dem Kind. Tanja, gib dem Onkel die Hand und sag guten Tag. Dem Onkel? Das ist doch ein Bulle, das rieche ich doch 10 Meilen gegen den Wind. Aber Tanja... Du bist ein kluges Kind, nicht wahr? Du kommst dir mächtig schlau vor. Hab ich recht? Was wollen Sie denn von mir? Mutti, was will dieser Onkel von mir? Ich bin doch gestern Nacht erst so spät nach Hause gekommen. Ich brauche meinen Schlaf. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Wenn du sie brav beantwortest, wird es nicht lange dauern und du kannst wieder zurück in die Haia. Also gut, schießen Sie los. Aber von mir erfahren Sie nichts. Das werden wir ja sehen. Also, wo warst du gestern Abend zwischen 8:30 und 9? Zwischen 8:30 und 9? Lassen Sie mich nachdenken. Oder wissen Sie auf Anhieb, wo Sie gestern Abend zwischen 8:30 und 9 waren? Zwischen 8:30 und 9? Lass mich mal nachdenken, gestern Abend. Ach was! Das ist noch nichts für dich. Also... Wo? Hören Sie doch auf. Merken Sie nicht, wie Sie die Kleine quälen? Quatsch! Raus mit der Sprache. Oder soll ich etwas nachhelfen? Da hat mich Mutti zum Kindergarten gefahren. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Schweigen Sie! Und was hast du im Kindergarten gewollt? Tanja, du weißt, dass du die Aussage verweigern kannst, wenn du dich selbst belastest. Sie hätten sie über ihre Rechte belehren müssen. Shut up! Was wolltest du im Kindergarten? Pack aus! Wir hatten... Eine Vorstandssitzung. Aber Tanja, davon hast du mir ja gar nichts gesagt. So, eine Vorstandssitzung. Nun will ich dir mal was sagen, meine Kleine. Deinen Kindergarten hast du dir erfunden. Es gibt gar keinen Kindergarten. In der ganzen Stadt gibt es nicht einen einzigen Kindergarten. Was sagst du nun? Das ist so einer von ihren kleinen dreckigen Tricks, nicht wahr? Tricks? Das ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Recherchen. Wenn du also nicht im Kindergarten warst, wo warst du dann? Ich war Im Kino. Aber Tanja... Nun reden Sie doch nicht ständig dazwischen. So, so, im Kino. Und was für einen Film hast du dir angesehen? Ich weiß nicht mehr so genau. Ich habe auch nicht alles verstanden. Aber es ging um einen Mann, der nur noch ein Bein hatte und ein Pferd. Und das Ganze spielte auf einer Nordseeinsel. Oh Gott, Tanja! Gut, das genügt. Du kannst wieder nach oben gehen. Tanja, gib dem Onkel die Hand und sag auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nehmen Sie mich denn nicht fest? Das nicht. Aber es wäre gut, wenn du die Stadt in den nächsten 48 Stunden nicht verlässt. Okay. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Wissen Sie, ich mache diesen Job nicht gerne. Ich hasse dieses ewige Rumlaufen und Fragen stellen, dieses ständige drauf losknüppeln und festnehmen, dieses entwürdigende Rumstochern in menschlichem Leid und sozialem Elend. Und mein Chef ist ein verdammt harter Hund und will Ergebnisse. Und deshalb muss es sein. Es gibt aber auch einfach zu viele Missetaten, die der Aufklärung bedürfen. Deshalb, frank und frei heraus, haben Sie ein Foto neueren Datums von sich. Oh, ein Foto von mir? Sie werden rot, meine Gute. Das spricht allerdings für Sie. Kennt heutzutage doch kaum jemand noch diese wahren Empfindungen von Scham und Reue, die doch die Wurzel richtig verstandener Humanität bilden. Sollten also jene Fotos, nach denen mich verlangt, nach denen mich dienstlich nachgerade dürstet, sollten diese kleinen Bildchen Sie unter Umständen in, sagen wir mal, unkonventionellen, vielleicht sogar anstößigen oder gar tolldreisten Stellung zeigen, so werde ich Sie unter meine Schweinepflicht stellen und niemand außer mir wird Sie jemals zu Gesicht bekommen. Diese Fotos, ja, ich kann sie Ihnen nicht zeigen. Nicht zeigen? Wie? Warum nicht? Na ja, diese Fotos hat Reimer gemacht, mein Mann. Ja, als er mir in der letzten Woche endlich das Kraulen beigebracht hat und... Und? Ja, sie sind allesamt nichts geworden. Sie sind samt und sonders überbelichtet. Oh, wie konnte das passieren? Welche Blende haben Sie denn gewählt? Na, da müssen Sie Reimer fragen. Ich habe doch keine Ahnung von solchen Sachen. Wollen Sie seine Büronummer? Nicht nötig. Ich kann mir schon denken, woran es liegt. Wahrscheinlich ein Defekt am Verschluss. An welchem Verschluss? Die Fragen stelle ich hier, Lady. Zum Beispiel die. Hatten Sie in der nächsten Zeit vor, zu verreisen? Ja. Woher wissen Sie das? Reimer und ich, wir wollten am übernächsten Wochenende zur Silberhochzeit meiner Schwester nach Brunsbüttel. Ach, das ist gut. Brunsbüttel ist schön und die frische Luft wird Ihnen guttun. Fahren Sie nur und machen Sie auch einen kleinen Abstecher nach Meldorf ins Skatmuseum. Es lohnt sich. Hm? Und wie heißt Ihre Schwester? Christa. Und Ihr Mann Ludwig. Wie alt? 42. Ludwig 46. Ihre Maße? 60, 90, 60. Ludwig seine weiß ich nicht. 60, 90, 60. Muss ja ein Teufelsweib sein. Ich werde Sie bei Gelegenheit mal ausquetschen. Was macht Sie denn so den lieben langen Tag? Ich meine, beruflich. Ja, ich weiß nicht. Was? Sie wollen mir weismachen, dass Sie nicht wissen, was Ihre leibliche Schwester ist? Na ja, ich glaube, sie ist Nymphomanin. Hab ich mir doch gleich gedacht, dass da was nicht stimmt. So fügt sich eins zum anderen. Nymphomanin. Und wie lange ist sie schon Nymphomanin? Ich glaube, ja, das fing letzte Woche an. Ja, ich glaube, es war letzte Woche am Samstag. Da rief sie mich an und sagte, du Margot, sagte sie, ich habe so ein merkwürdiges Ziehen und Krabbeln, hier so. Ich fürchte, ich bin Nymphomanin. Aha. Und wo war dieses Kribbeln und Ziehen? Na, hier so. Naja, das wird sie schon widerlegen. Oh Gott, das ist mein Mann. Ja, schnell, verschwinden Sie. Er darf Sie hier nicht sehen. Hier, in den Schrank. Nein, auf den Balkon. Schrank? Balkon? Warum das? Ich habe nichts zu verbergen. Du, Mutti, ich kann nicht mehr schlafen. Hallo, Schätzchen. Ja, hier bin ich wieder, ne? Freust du dich? Wie redet der denn mit Ihnen? Vati, du bist ja schon wieder breit. Wieso kommst denn du schon so früh zurück? Früh ist doch schon Mittag. Hast du das Essen fertig? Saufen und fressen ist das Einzigste, was du kannst. Das Einzige. Herr Trulsen, wie ich annehme. Reimer. Nennen Sie mich einfach Reimer. Wie ist das? Kriege ich denn überhaupt was zu essen? Ja, doch. Ich gehe gleich in die Küche. Reimer, ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Na los, fragen Sie schon, aber machen Sie schnell. Ich habe Hunger. Vati, ruf lieber einen Rechtsanwalt. In dem Zustand wirst du nicht lang standhalten. Wieso? Ich habe da nichts zu verbergen. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 8 und 8:30? Tanja, ruf einen Rechtsanwalt. Immer dann, wenn es spannend wird. Mann, reden Sie. Ja, Reimer, pack aus. Spuck's aus, Vati, wo warst du? Ich war in der Firma. Margot, wann kriege ich denn was zu essen? In welcher Firma? Weiß ich doch nicht. In irgendeiner Firma, wo ich sonst auch immer hingehe, hab ich einen Hunger. Die Firma heißt angeblich Breckel und Weltermann. Hab ich mir doch gleich gedacht. Ich habe nämlich Nachforschungen angestellt. Reimer Trohlsen. Es gibt in der ganzen Stadt keine Firma dieses Namens. Reimer, ich gehe jetzt in die Küche Essen machen. Au, Vati, das sieht nicht gut aus für dich. Nun, wo waren Sie wirklich? Sie werden es mir nicht glauben, aber ich war im Kino. Und in welchem Film? Ich kann mich nicht mehr so genau an alle Einzelheiten erinnern, aber ich glaube, es ging um einen Behinderten. Oder was, ein Tierfilm? Also jedenfalls spielten die meisten Szenen draußen, am Strand, im Deich. Also, ach, was weiß ich. Ich weiß nur, dass ich vor Hunger bald krepiere. Margot, ist das Essen bald fertig? Gleich, Schatz, ich ruf dann. Tja, ein astreines Alibi, ich kenn den Film. War das nicht eine scharfe Szene, da wo der Deichgraf so unter die Lämmer fährt? Nun ja, wir wollen hier nicht in die Einzelheiten gehen. Nur noch eine Frage. Nur fragen Sie. Reimer! Essen ist fertig. Entschuldigen Sie mich, ich kann jetzt keine Fragen mehr zulassen. Die ganze Angelegenheit nimmt langsam klare Konturen an. Sie haben aber auch einen verdammt harten Job. Mein Grundsatz ist, wir kriegen es raus. Und wenn nicht, dann eben nicht. Wir haben da so unsere Methoden. Glaub mir, Tanja, ich habe Sie alle gesehen, wie Sie unsere Verhörkeller verließen. Nur mehr menschliche Wracks. Leere, seelenlose Hüllen, über und über mit Wundmalen gezeichnet und schrecklich entstellt, bis an ihr Lebensende. Was ist denn das für ein Vers? Ist ja völlig ungenießbar. Auf Knien haben sie uns angefleht, doch die Wahrheit sagen zu dürfen. Doch wir waren nur an ihren Geständnissen interessiert. Wie recht sie haben. Reine Indizien reichen oft nicht aus. Was ich verabscheue, Tanja, hör mir zu, ist jede Art von körperlicher Gewalt. Hier und da, hör mir gut zu, Tanja, hier und da ein wenig Folter, dagegen ist kaum etwas zu sagen, aber unmittelbare körperliche Gewalt. Ich denke, die kann einfach eine Dose aufmachen und ich würde es nicht merken. Aber das merkt doch jeder. Aber immer. Ravioli, bäh. Brrr. Da gehe ich eben in die Kupferpfanne, ess mir da was Anständiges. Die machen da einen super Jägerschnitzel. Und wir gehen heute Abend wieder ins Kino, ne? Tanja? Auf fein. So, gegen 8 vorm Alhambra? Was gibt's denn? Vergewaltigt hinter Gittern. Oh, das klingt interessant. Da komme ich auch mit. Also, bis dann. Ciao, Reimer. Tschüss, Vati. Und lass es dir schmecken. Ich werde jetzt auch wieder nach oben gehen. Ich habe noch zu arbeiten. Zu arbeiten? Ja, ich mache per Fernkurs mein Abitur voraus. Ja. Unsere Tanja macht uns viel Freude. Wo ist denn Reimer? Ich glaube, er wollte in die Kupferpfanne was essen. Mhm. Ach, die machen da ein saugutes Zigeunerschnitzel. Zigeunerschnitzel mit viel Pustersoße. Darf ich Sie vielleicht dazu einladen? Jetzt gleich, wir beide? Das ist zwar furchtbar nett, aber das geht nicht. Ich muss noch bügeln. Also, ich gehe dann jetzt. Und vergiss nicht, heute gegen 8 vor dem Alhambra. Ach, ihr geht ins Kino? Ja, heute Abend. Vergewaltigt hinter Gittern. Oh, das klingt interessant. Ach, wie lange war ich schon nicht mehr im Kino? Wollen Sie mit? Ich spendiere uns Karten. Das ist zwar furchtbar nett, aber es geht nicht. Ich muss noch bügeln. Ich hatte Sie schon gefragt, wo Sie gestern Abend zwischen 8 und 8:30 waren? Ja, das haben Sie schon gefragt. Gut. Dann hätte ich aber noch eine Menge anderer Fragen. Ja, fragen Sie schon. Auch fragen Sie, um Himmels Willen. Ich werde alles sagen. Alles gestehen, Ihnen alles offenbaren. Aber ich bitte Sie nur um eins. Fragen Sie. Fragen? Was soll ich denn fragen? Na, fragen Sie mich zum Beispiel nach meinen Hobbys. Darüber rede ich am liebsten. Na gut, wenn es denn der Wahrheitsfindung dient. Also, was sind denn Ihre Hobbys? Ich habe keine. Ehrlich gesagt, das ist furchtbar, aber ich habe nicht ein einziges Hobby. Keine Hobbys? Wie kann das denn angehen? Sammeln Sie keine Briefmarken, Bierdeckel, Streichholzschachteln? Nein, nichts. Joggen Sie nicht? Kein Aerobic, Chessdance? Häkeln, Stricken, Klöppeln, nichts? Nicht mal Makramee. Und Sie gehen auch nicht ins Kino? Ins Theater? Besuchen Sie keine Matineen, Soireen, Vernissagen? Leider nein. Und wie hält sie es mit dem Okkultismus? Astrodrama, Tantra, Skydancing, Katatymes Bilderleben? Null? Und kein wöchentliches Damenkränzchen, wo man sich zu Likör, Biskuits und einer Partie Rommel trifft? Ich habe auch keine Freundin. Na, Sie sind mir ja vielleicht eine... Manchmal gucke ich die Sportschau mit Reimer. Gut, Sie kommen mit. Ach, das ist zwar furchtbar nett, aber es geht nicht. Ich muss noch bügeln. Oh, heißt das, ich bin verhaftet? Nicht verhaftet, nur vorläufig festgenommen. Sie machen mir keine Schwierigkeiten, oder muss ich die hier anlegen? Oh nein, ich komme schon freiwillig mit. Aber darf ich vorher noch kurz ins Bad? Ich möchte mich noch ein wenig frisch machen. Gibt es noch hinten noch einen zweiten Ausgang? Nein. Und wohin führt diese Treppe? Nach oben, ins Kinderzimmer. Ach Gott, die Kleine. Ich muss mich noch von ihr verabschieden, ja? Na gut, aber machen Sie es kurz. Ich hasse Abschiedsszenen. Tanja, Mäuschen, komm mal runter. Was ist denn nun schon wieder? Ich bin am Arbeiten. Der Onkel hat mich eben verhaftet. Ja, und da wollte ich dir nur schnell Tschüss sagen. Nicht verhaftet, nur vorläufig festgenommen. Tschüss, Mutti. Tschüss, meine Kleine. Und mach dir keine Sorgen. Ich bin bald wieder da. Es wird sich wohl um eine Verwechslung handeln. Okay, das reicht. Und nun ab ins Bad. Wenn Sie nicht in, sagen wir, 2 Minuten wieder draußen sind, breche ich die Tür auf. Ah, Tanja Reimer, da seid ihr ja schon. Habt ihr schon die Karten? Wir? Ich dachte, Sie wollten einen ausgeben. So ein linker Finger. Erst lädt er uns ein und dann macht er einen Rückzieher. Typisch Bulle. Ja, schon gut. War ja nicht so gemeint. Na, dann wollen wir mal. Und wie geht's, Mutti? Ja, wie geht's meinem Schatz? Ach, die ist schon wieder auf freiem Fuß. Keine ausreichenden Verdachtsmomente. Ich habe sie eben selbst nach Hause gefahren. Sie musste noch bügeln. Der Tod, verehrte Damen und Herren und liebe Kinder, die ihr jetzt noch an den Radiogeräten sitzt, der Tod ist eigentlich oder besser oftmals gar keine so schreckliche Sache, als die er gemeinhin dargestellt wird. Vermutlich werdet ihr jetzt einwenden, aber denkt doch nur an die vielen Kriege, die Hungersnöte, die Epidemien, an die mannigfaltigen Katastrophen, die tagtäglich über die Menschheit hereinbrechen können und das ja auch tun, bis hin zu den gewöhnlichen, letztlich aber nicht minder grässlichen Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang. Alles sehr schrecklich, grässlich, gewiss, gewiss. Aber das ist wie so vieles wieder nur eine Frage der Gewichtung oder, wenn ihr so wollt, der Statistik. Denn tatsächlich ist es so, dass es in der weitaus überwiegenden Zahl von Todesfällen recht, wie soll ich sagen, normal, friedlich, ja freundlich und überaus harmonisch vor sich geht, entweder behütet und begleitet von einer Schar mitfühlender und sich aufopfernder Ärzte, Schwestern und Pfleger in den Kliniken oder noch besser im Kreise von Bekannten oder engen Freunden oder, so ist es am schönsten, im Schoße der Familie, die sich um den Toten oder die Tote versammelt, um seinem oder ihrem Abgang den würdigen Rahmen zu verleihen. Von einem solchen Tod will ich euch heute berichten. Wenn ihr jetzt diese Frühstücksgeräusche hört, so stammen sie beileibe nicht von mir. Ich frühstücke kaum und wenn überhaupt, dann nicht so früh. Nein, es ist Frau Buschke, die sich hier wie jeden Morgen kurz nach 8 ein Kännchen Kaffee aufgebrüht hat und in die Morgenzeitung schaut und bei der ich zu Gast bin, auch wenn sie's vermutlich nicht weiß. Frau Buschke? Frau Buschke? Wer spricht da? Hier spricht ein Gutes. Ach Quatsch. Schau in die Todesanzeigen. Schau hinein wie jeden Morgen und lies. Lies die erste Anzeige oben links. Die Stunde ist gekommen, beendet ist dein Tun. Die Kraft ward dir genommen, die nimmer wollte ruhen. Schön. Das ist mal ein schöner Spruch. Lies weiter. Na los. In Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, unserer Mutter, Oma, Schwiegermutter, Schwester, unserer Schwägerin und Tante, Therese Buschke, geborene Mühlenhöfer. Herrje, das bin ja ich. Genau, das bist du. So, nun bin ich also tot. Leg deine rechte Hand unter die linke Brust und fühl. Da, wo du so oft dein Herz hast schlagen spüren, spürst du jetzt, ne? Nichts. Mausetot. Da sind sie ja alle. Vollrad Buschke, Veronika und Albert Buschke, Lothechen, Pinzi Gabi und Edeltraut, Otto Steinrück, Hildegard Schießmuth, geborene Buschke, Baldur und Clara Gäb, geborene Buschke, mit Sohn Baldwin und Tochter Sarah. Klein Sarah kommt nächstes Jahr in die Schule. Auf den Schreck. Gieß dir erstmal ein Tässchen ein. Kann ich denn als Tote noch Kaffee trinken? Warum denn nicht, solange es noch geht? Und schaden kann's bestimmt nicht mehr. Und nun, ran ans Kreuzworträtsel. Das tust du doch jeden Morgen nach den Todesfällen. Eins waagerecht. Nachtvogel mit 1, 2, 3, 4 Buchstaben. Nachtvogel mit 4 Buchstaben. Na, sag mal. Eins senkrecht. Energieform. Was? Energieform mit 13 Buchstaben? Mein Gott, woher soll ich das denn wissen? Zwei senkrecht. Statt an der Donau mit 3 Buchstaben. Ach, das ist doch... Ich komm nicht drauf. 13 waagerecht ist wieder so ein langes Wort. Schweizer Käsesorte mit 10 Buchstaben. Gouda geht nicht. Was ist denn heute bloß los? 3 senkrecht. Chemischer Grundstoff, 7 Buchstaben. Das ist doch wie verhext. 8 senkrecht, Sternbild im Schwan. In was? Hier, Frau Buschke, ja bitte. Frau Buschke, wie schön, dass ich Sie noch antreffe. So kann ich doch wenigstens noch persönlich von Herzen kondolieren. Danke, das ist aber nett von Ihnen, Herr Schönliebe. Ach, helfen Sie mir doch bitte mal auf die Sprünge. Nachtvogel mit 4 Buchstaben. Uhu. Mit 4 Buchstaben. Eule. Ach, Eule. Ist denn das ein Nachtvogel? Ja, freilich. Aber wie ist denn das alles gekommen? Gekommen? Ach so, Sie meinen mit meinem Tod. Richtig, haben Sie sehr gelitten? Ivo, aber wie es passiert ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Vorgestern früh jedenfalls ging es mir noch ganz gut. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich hab's auch erst gerade aus der Zeitung erfahren. Schau, da kann man mal sehen. Naja, dann nichts für ungut. Wann ist denn die Beisetzung? Ich glaube, übermorgen auf dem Zentralfriedhof. Kommen Sie auch? Nein, nein, das geht leider nicht. Aber ich schicke meine Frau, die geht gern auf Beerdigung. Dann einen schönen Tag, Frau Buschke. Ja, danke. Ihnen auch. Und grüßen Sie bitte Ihre liebe Frau von mir. Und Sie bitte Vollrat. Und sagen Sie ihm doch bitte, der Skat ist auf Freitag verschoben. Ich werde es ausrichten. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht so bald. Leben Sie wohl. Adieu. Nach dem Telefongespräch war Frau Buschke etwas niedergeschlagen. Der Kaffee war kalt. Nur ist ja noch prompt der Kaffee kalt geworden. Frau Buschke. Hallo, Frau Buschke. Sie sind ja so allein. Wo sind denn Ihre Lieben? Vater ist sicher im Büro. Aber Vroni und Albert haben doch Ferien. Ich weiß nicht. Und der Abwasch? Was ist mit dem Abwasch? Wozu abwaschen? Ich bin doch jetzt tot. Na? Nun mal nicht gleich frech werden. Denken Sie denn nicht ans jüngste Gericht? Haben Sie denn keine Angst, wenn der Tag der Abrechnung kommt? Ach, ich weiß nicht. Wird schon nicht so schlimm werden. Und Ihr Leben? An was erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihr Leben zurückdenken? Mein Leben. Mein Leben. Ich weiß nicht. Ich kann mich an fast nichts erinnern. Ich weiß nicht mal, ob wirklich nichts passiert ist oder ob ich alles vergessen habe. Und an was denken Sie gerade jetzt? Jetzt? In diesem Augenblick? Dass ich das erste Mal in meinem Leben in der Zeitung stehe. Da muss ich Sie aber schwer enttäuschen, liebe Frau Buschke. Als die Anzeige erschien, waren Sie schon einen Tag tot. Oh, die Familie kommt zurück. Da werde ich mich wohl diskret zurückziehen. Wir? Liebe Hörerinnen und Hörer draußen an den Lautsprechern, werden noch am Schluss voneinander hören. Oh, so ein Scheißwetter. Ja, ja. Das kann ja eine heitere Beerdigung werden, wenn das so bleibt. Ah, Mutter, da bist du ja noch. Wie geht's dir? Ach, danke, es geht so. Wo seid ihr denn gewesen? Ja, wir waren beim Beerdigungsinstitut und auf dem Amt. Übrigens lässt dich Hans Kobbelmanns Frau schön grüßen. Sie kommt zur Beerdigung. Du kriegst einen spitzen Sarg, Mutti. Kiefer? Massiv. Hm, echt geil. Mit Messingbeschlägen. Schmiedeeiser. Und zur Messe singt ein Chor. Was das nur alles kosten wird. Na, lass mal, Mutter. Man stirbt ja nur einmal. Aber Vati, sowas sagt man doch nicht. Mutter versteht doch Spaß. Nicht, Mutter? Verstehst du doch. Ihr wisst doch, wie er ist, Kinder. Ist denn noch Kaffee da? Ja, in der Kanne ist noch was. Aber der wird jetzt kalt sein. Soll ich neuen machen? Lass mal, Mutter, das müssen wir von jetzt ab sowieso immer selber machen. Vroni, setz doch schon mal Wasser auf. Ach, ich? Und warum nicht Albert? Streitet euch doch nicht, ich mach schon. Mutter, du bleibst sitzen. Das kann Vroni schon machen. Ich verstehe. Jetzt ist Mutti tot und nun ist die andere Frau dran. Frau, Frau, ich höre immer Frau? Vroni! Na gut, aber ich setz nur das Wasser auf. Den Rest erledigt Albertchen. Na, wie geht's dir, Mutter? Ach, ich weiß nicht. Heute geht's mir gar nicht gut. Hast du denn schon eine Aspirin genommen? Besser gleich 2. Aspirin. Mutti ist tot und du verschreibst dir Aspirin. Dass ich nicht lache. Du lachst nicht. Ich bitte mir etwas Pietät aus. Atmest du eigentlich noch, Mutti? Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Ich merke eigentlich nichts. Soll ich mal einen Spiegel holen? Was bist du doch für ein eitler Fatzke? Der ist doch nur zum Dranhalten. Für Mutti. Wenn er beschlägt, atmet sie noch. Das macht man so, um festzustellen, ob einer noch atmet. Warum soll Mutti denn noch atmen? Ich glaube, das Wasser kocht. Den Rest machst du. Brauchst nur noch aufzuschütten. Was man angefangen hat, soll man auch zu Ende bringen. Ich glaube, es hackt. Los, heb deinen fetten Arsch hoch und mach Kaffee. Müsst ihr euch denn immer streiten? Ach, du halt dich da raus, die Zeiten sind vorbei. Eigentlich will ich keinen Kaffee und dann mache ich auch keinen Kaffee. Vroni. Aber wenn er fertig ist, dann säufst du ihn doch. Klaro, wenn dann eh schon welcher da ist. Du bist ein verwöhntes Schwein. Na. Mutti hat dich rettungslos verzogen. Aber Vroni, ich hab dich doch immer genauso lieb gehabt wie Albertchen. Das weißt du doch. Na, wenn du jetzt nicht aufschüttest, gibt's keinen Kaffee. Genau. Aber das ist das letzte Mal, das schwöre ich euch. Vollrat, du musst doch deinen schwarzen Anzug in die Reinigung bringen. Hoffentlich wird er fertig bis übermorgen. Habt ihr denn auch die Stelzels eingeladen? Eingeladen? Wieso eingeladen? Na, zum Beerdigungskaffee. Oh, siehst du, Albertchen, ich wusste doch, dass wir was vergessen haben. Den Beerdigungskaffee. Muss man denn immer alles selber machen? Beerdigungskaffee muss auch gar nicht sein. Aber Albertchen, zu jeder guten Beerdigung gehört Kaffee. Als die alte Gans mir im letzten Jahr gestorben ist, hat's auch Kaffee und Kuchen gegeben. Kuchen auch? Ja, Kuchen auch. Streuselkuchen und Kaffee. Er ist ja schon fertig. Hier ist er. Wieso denn nur zwei Tassen? Willst du keinen? Haha. Ja, und Mutter? Kriegt die keinen? Ja, ich weiß nicht. Hast du schon mal eine Tote gesehen, die Kaffee trinkt? Albertchen, du hast ja gar keinen dunklen Anzug. Und in den Jeans kommst du mir nicht auf die Beerdigung. Ich kaufe mir doch nicht extra dunkle Klamotten. Na, hör mal, was sollen denn die übrigen Trauergäste sagen? Mutti, du änderst dich nicht mal, wenn du tot bist. Als ob das so wichtig ist, was man anhat. Wahre Trauer ist im Herzen. Vater, sprich doch mal ein Machtwort. Ja. Mann, ist mir schlecht. Aber wo er recht hat, hat er recht. Das kommt vom vielen Kaffeesaufen. Das kommt nicht vom Kaffee, das kommt von deiner blöden Fresse. Vroni! Vater! Albertchen, du kannst ja wenigstens deinen dunklen Pullover anziehen. Vater! Albertchen, ach, zieh doch deinen hübschen dunklen Pulli an. Vater! Ja, was ist denn, was hast du denn immer? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist meistens so, wenn man tot ist. Bravo, Albertchen, du bist so ein richtig cooler Typ. Pass auf, sie kippt um. Oh, aber was machen wir jetzt? Kannst du mich noch hören, Mutter? Ja, hören und sprechen geht noch, aber bewegen kann ich mich nicht mehr. Die Stunde ist gekommen, beendet ist dein Tun. Die Kraft war dir genommen, die niemals wollte ruhen. Schön, Albertchen. Ach Gott, was ein Scheiß. Ich kann gar nicht so viel kotzen, wie mir schlecht ist. Die Zeit zwischen Pubertät und Wechseljahren ist die kritischste im Leben einer Frau. Kinder, nur vertragt euch doch. Und du schaffst es doch nicht mal, aus der Pubertät rauszukommen. Vroni. Ach, guck ihn dir doch an mit seinen Pickeln und Mitessern. Das ist keine Akne, das ist eine Allergie. Gegen dich, du Arschgeige. Was sollen wir jetzt nur machen? Bringt mich doch einfach ins Bett. Bist du müde, Mutter? Na ja, es geht, aber was soll ich denn hier rumsitzen? Ich bin euch doch nur im Weg. Na gut, ich fass Mutter bei den Händen und ihr nehmt jeder ein Bein. Und dann tragen wir sie rüber ins Schlafzimmer. Oh Gott, was habt ihr nur für Umstände mit mir? Ja. So, jetzt lasst mich einfach fallen. Danke, ihr Lieben. Nein, ist das Sterben schwer. Mutter, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich gut. Mir wurden nur plötzlich die Augenlider so schwer. Red nur weiter, ich höre euch schon. Willst du etwas fernsehen? Gibt's denn schon was? Ist doch noch so früh. Das gemeinsame Vormittagsprogramm von ARD und ZDF. Ach ja, wenn's euch nichts ausmacht. Dann holt mir doch den Fernseher rein. Vroni, hol doch mal den Fernseher. Immer ich. Albert ist doch stärker. Oh, sag das nicht. Gerade die Trümmerfrauen haben Deutschland zu dem gemacht, was es ist. Vroni. Okay, aber das ist das letzte Mal, dass ich mithelfe. Das schwöre ich euch. Ich tue es nur wegen Mutti. Ja. Albertchen, guck doch mal in die Fernsehzeitung, was es gibt. Na, ist doch eh wurscht. Mutti sieht doch sowieso nichts mehr. Es ist doch wegen dem Ton. Ach so. ARD-Ratgeber Gesundheit. Oh ja, das hat Mutti immer gern gesehen. Wo soll der Apparat hin? Stell ihn doch da auf den Toilettentisch. Etwas mehr nach links und... So? Ja, ja, und etwas drehen. Ja, ja, so steht er richtig. Drückst du mal auf den Knopf, Vroni? Immer ich. Sitzt du gut? Siehst du alles? Ihr Kopf ist verdreht. So. So. Jetzt müsste es stimmen. Kommt jetzt. Kein Wunder, wenn man auch immer so krumm darum geht. Mensch, tu doch mal die Dinge aus den Ohren. Hast du denn gar kein Feingefühl? Ist Beethoven. Ey! Ey, ACDC, ich hab's doch gewusst. Dieses gefühllose Monster. Vroni! Musik ist Musik, ja? Ob nun Atze Datze oder Ludwig van. Klar, es hat mit meinen wahren Empfindungen nichts zu tun. Und wenn's euch nicht passt, kann ich auch auf mein Zimmer gehen. Mach aber die Musik nicht so laut. Ich gehe dann auch nach oben. Ich muss noch lernen. Gut, geht man. Ich trinke noch den Kaffee zu Ende. Hallo, hier bin ich wieder. Ich melde mich diesmal aus dem Schlafzimmer. Frau Buschke sitzt unverändert mit geschlossenen Augen aufrecht im Bett, den Kopf starr in Richtung Fernsehapparat. Wie es weitergeht, weiß ich selbstverständlich auch. Vater Buschke kommt von Zeit zu Zeit und wechselt das Programm. Nachts schläft er in Alberts Zimmer auf der Luftmatratze. Und morgen früh, wenn die Männer vom Beerdigungsinstitut kommen, um Mutter Buschke abzuholen und einzusargen, stellt er den Apparat aus, kurz bevor sie das Schlafzimmer betreten. Dann ist alles aus. Sie hörten »Der Bulle und die Hausfrau« und »Frau Buschkes Tod«. Zwei komische Stücke von Axel Marquardt. Es wirkten mit Gabriele Blum, Ritchie Müller, Siegfried Kernen, Isabel Menke, Hans Kemner, Gisela Keiner, Heinz Schubert, Lutz Herkenrath und Simone Kling. Ton und Technik Frauke Schulz und Bärbel Seidler. Regieassistenz Werner Staats, Regie Daniela Staats. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1992.